wobei er mit fremdländischer, aber klar erkennbarer Betonung die Worte Espiritu Santo aussprach. Ich hatte also mit meinen Mutmaßungen recht gehabt. Die angebliche historische Untersuchung war nur ein Mäntelchen für die Schatzsucherei gewesen. Der Mann, der Dr. Robertson hinters Licht geführt hatte, war derselbe, der im Frühjahr in Grisipal aufgetaucht war und der jetzt mit vielen anderen unter der Roost von Arras begraben lag. Dahin hatte ihre Goldgier sie gebracht. Dort waren ihre Knochen zu ewigem, unruhigem Schlummer eingegangen. Inzwischen fuhr der Schwarze mit seiner Nachahmung der Szene fort. Jetzt blickte er himmelwärts, wie wenn er das Herannahen eines Unwetters beobachtete. Dann, in dem Charakter eines Seemannes, winkte er den anderen zu, an Bord zu kommen. Im nächsten Augenblick lief er als Offizier am Ufer entlang, um in das Boot zu springen. Und wieder bog er sich als eifriger Bootsmann über die Ruder. Die ganze Zeit über jedoch bewahrte er die gleiche feierliche Miene, so dass er mir kein einziges Lächeln entlockte. Schließlich deutete er in einer nicht mit Worten zu beschreibenden Pantomime an, wie er selbst zu dem Wrack hinaufgegangen sei, um es zu untersuchen, und wie seine Kameraden ihn zu seinem Leidwesen und seiner Empörung im Stich gelassen. Und zuletzt faltete er noch einmal die Arme über die Brust und neigte den Kopf wie jemand, der sich in sein Schicksal ergeben hat. Nachdem somit das Geheimnis seiner Gegenwart aufgeklärt war, machte ich ihm durch eine Skizze das Schicksal des Schiffes und aller, die an Bord gewesen waren, klar. Er zeigte weder Überraschung noch Kummer, sondern schien durch ein plötzliches Öffnen und Heben der Hand seine früheren Freunde oder Gebieter, welches sie nun gewesen sein mochten, dem Willen Gottes anzuempfehlen. Eine wachsende Achtung stieg in mir auf, je länger ich ihn beobachtete. Ich sah, dass er starken Geistes und ernsten, gesetzten Charakters war, wie ich sie zum Umgang liebte. Und noch ehe wir das Arrasser Gehöft erreichten, hatte ich ihm seine unheimliche Farbe, wenn ich sie auch nicht ganz vergessen konnte, gänzlich verziehen. Mary erzählte ich rückhaltlos das Vorgefallene, wenn auch, wie ich zugeben muss, das Herz mir dabei versagte. Aber ich hatte Unrecht, an ihrem Gerechtigkeitsgefühl zu zweifeln. »Du hast recht getan«, sagte sie. »Gottes Wille geschehe.« Und sie machte sich sogleich daran, uns aufzuwarten. Sobald ich mich gesättigt hatte, bat ich Rory, den Schiffbrüchigen, der immer noch aß, im Auge zu behalten, und machte mich auf die Suche nach meinem Onkel. Ich sah ihn, noch ehe ich weit gegangen war, auf derselben Stelle, auf dem höchsten Gipfel, in anscheinend derselben Haltung sitzen. Von jenem Punkte aus breitete, wie gesagt, der größere Teil von Arras und der Roost sich wie eine Landkarte zu seinen Füßen aus. Es war klar, dass er nach allen Richtungen scharfen Ausguck hielt,